SWR 2 Hörspiel. Hier ist der Südwestfunk. Das Hörspiel bringt Der Kaiser und die Hexe von Hugo von Hofmannsthal mit der Musik von Heinrich Sutermeister. Wohl, ich jage, ja, ich jage. Dort der Eber, aufgewühlt schaukelt noch das Unterholz, hier der Speer und hier der Jäger. Nein, ich bin das Wild. Mich jagt es. Hunde sind in meinem Rücken, ihre Zähne mir im Fleisch, mir im Hirn sind ihre Zähne. Hier ist eine, innen eine, unaufhörlich eine Wunde, wund vom immergleichen Bild ihrer offenen weißen Arme. Und daneben, hart daneben, das Gefühl von ihrem Lachen. Nicht der Klang, nur das Gefühl wie ein lautlos warmes Rieseln. Blut. Mein Blut ist voll von ihr. Alles Hirn, Herz, Augen, Ohren. In der Luft an allen Bäumen klebt ihr Glanz. Ich muss ihn atmen. Ich will los. Die Ohren habe ich angefüllt mit Lärm der Hunde. Meine Augen bohr ich fest in das Wild. Ich will nichts spüren als das Keuchen, als das Flüchten dieser Rehe, dieser Vögel. Und ein totenhafter Schlaf soll mir nachts mit Blei versiegeln, diese Welt. Doch innen, innen ist die Tür, die nichts verriegelt. Keine Nacht mehr. Diese Nächte brechen, was die Tage schwuren. Steh! Es wird ja keine kommen. Sieben sind hinab vorbei. Sieben? Jetzt nur, jetzt nichts denken. Alle schwindelnd, alle schwach. Jagen und nur immer jagen, nur bis diese Sonne sank, diesen Taumel noch ertragen. Trinken hier, doch nicht besinnen. Nicht besinnen? Nicht auf mich? Nicht auf uns? Nicht auf die Nächte? Auf die Lippen nicht, die Arme? Auf mein Lachen, auf mein Haar? Nicht besinnen auf was war und auf was einmal verloren keine Reue wiederbringt? Heute ist ein Ende! Ich will dir's entgegenschreien. 7 Jahre war ich dein, war ein Kind, als es begann. End es nun, da ich ein Mann! Wusstest du nie, dass ich's wusste, welches Mittel mir gegeben, abzureißen meinem Leben die Umklammerung deiner Arme, sicherer als mit einem Messer? Sieh mich nicht so an. Ich weiß nicht, du und ich, wie kommt das her? Alles dreht sich, alles leer. Wusstest du nie, dass ich's wusste? 7 Tage, wenn ich dich nicht berührt. Dies ist der letzte. Diese Sonne dort im Wipfel, nur so wenig muss sie fallen, nur vom Wipfel bis zum Boden. Und hinab in ihren Abgrund reißt sie dich. Und ich bleib hier. 7 Tage, 7 Nächte habe ich deinen Leib nicht anders als im Traum berührt. Der Traum und der Wahnsinn wacher Träume steht nicht in dem Pakt. Mit Händen und mit Lippen nicht den Leib. Nicht die Spitzen deiner Haare habe ich angerührt in 7 Tag und Nächten. Traum ist nichts. Wenn die Sonne sinkt, zerfällst du. Kröte, Asche. Diese Augen werden Schlamm. Staub wird dein Haar. Und ich bleibe, der ich war. Ist mein Haar dir so verhasst? Hast doch in das End davon mit den Lippen einen Knoten drein geknüpft? Wenn wir dort lagen, Mund auf Mund und Leib auf Leib, und ein Atem holen beide hob und senkte, und der Wind über uns im Dunkel wühlte in den Bäumen. Enden, enden will ich dieses Teufelsblendwerk. Wenn du aufwachst in der Nacht und vor dir das große, schwere Dunkel ist, der tiefe Schacht, wenn du deine leeren Hände hinhältst, dass ich aus der Luft niederflieg an deine Brust, wenn du deine Hände bebend hinhältst, meine beiden Füße aufzufangen, meine nackten Füße, schimmernder und weicher als der Hermelin, und nichts schwingt sich aus der Luft hernieder, und die beiden Hände beben, leer und frierend. Nicht die goldene Weltenkugel deines Reiches kann sie füllen. Nicht die Welt füllt den Raum, den meine beiden nackten Füße schimmernd füllten. Welch ein Ding ist diese Welt? Sterne, Länder, Menschen, Bäume. Ein Blutstropfen schwemmt es fort. Jeden Vorhang hebst du auf, windest dich in den Gebüschen, streckst die Arme in die Luft, und ich komme nie mehr. Stunden schleppen hin, die Tage leer, leer die Nächte und den Dingen ihre Flamme ausgerissen, jede Zeit und jeder Ort tot, das Glühen alles fort. Muss ich denn allein hier stehen? Gott ist tot, ich bin der Kaiser, meine Kämmerer will ich haben, meine Wachen, Menschen! Wachen! Brauchst du Wachen, dich zu schützen, armer Kaiser, vor dir selber? Droh ich dir? Rühr ich dich an? Nein, ich gehe. Und wer will, kommt mir nach und wird mich finden. Armer Kaiser! Nicht dies Lachen! Einmal hat sie so gelacht. Was dann kam, ich will's nicht denken. Hexe. Hexe, Teufelsbuhle. Sehen. Ich will dich sehen. Ich will nicht stehen wie damals vor dem Vorhang. Gottes Tod, ich will's nicht denken. Faune. Ekelhafte Faune küssen sie. Die weißen Hände Toter aus dem Grab gelockter Heiden sind auf ihr. Des Paares Arme halten sie umwunden. Ich ertrag es nicht, ich reiße sie hinweg! Mein hoher Herr. Was? Und was? Wer schickt dich her? Herr, es war, als ob du riefest nach den Kämmerern, dem Gefolge. Rief ich. Und du hörtest. Gut. Hier ist alles still. Nicht wahr? Herr, die Jagd zog dort hinunter. Lass die Jagd. Du hörst hier nichts? Nichts von Flüstern? Nichts von Lachen? Wie? Ich will meinen Hof um mich. Meine Frau, die Kaiserin, soll hierher. Mein Kind soll her. Um mich her mein ganzer Hof. Ringsum sollen Wachen stehen. Und so will ich liegen. Liegen. Auf den Knien die heilige Fahne. Zugedeckt, so will ich warten, bis die Sonne. Wohin gehst du? Herr, zu tun, was du befahlst, deinen Hof hierher zu rufen. Bist der Jüngste von den Kämmerern? Nicht zu jung für dich zu sterben, wenn mein Blut dir dienen kann. Heißt? Tarquinius Morandin. Niemands Blut kann niemand dienen. Es sei denn sein eigenes. Herr, zürn mir nicht. Die Lippen brennen, einmal dir's herauszusagen. Was? Nun, was? Geliebter Herr, dass ich fühle, wie du gut bist, so mit Hoheit und mit Güte, wie ein Stern mit Licht beladen. Kämmerer, du bist ein Kind, wenn du nicht ein Schmeichler bist. Junge Menschen sind nicht gut. Und ob älter auch wie du, bin ich jung. Nimm dich in Acht. Nimm du dich in Acht. Das Leben hat die rätselhafte Kraft, diesen ganzen Glanz der Jugend zu zerstören, blinden Rost auszustreuen auf diesen Spiegel Gottes. Wie das alles kommt. Anfangs ist's in einem Punkt. Doch dann schiebt sich's wie ein Schleier zwischen Herz und Aug und Welt. Und das Dasein ist vergällt. Bist du außen nicht wie innen, zwingst dich nicht, dir treu zu sein, so kommt Gift in deine Sinnen. Atmest's aus und atmest's ein. Und von dem dir gleichen Leben bist du wie vom Grab umgeben. Kannst den Klang der Wahrheit hören, so wie Hornruf, von weit her. Doch erwider nimmermehr. Was du sprichst, kann nur betören. Was du siehst, ist Schattenspiel. Kehr dich nicht an meine Reden. Nimm's, als käme es dir von einem, den du sterben, wo am Wege liegen findest. Nimm's an dich, drück's an dich wie eine Lampe, wenn dich Finsternis umschlägt. Merk dir nichts als dieses eine. Wer nicht wahr ist, wirft sich weg. Doch vielleicht begreifst du dies erst, wenn es zu spät ist. Merk dies allein. Nicht eine einzige Stunde kommt zweimal im Leben. Nicht ein Wort, nicht eines Blickes ungreifbares Nichts ist je ungeschehen zu machen. Was du getan hast, musst du tragen. So das Lächeln wie den Mord. Und wenn du ein Wesen lieb hast, sag nie mehr bei deiner Seele, als du spürst. Bei deiner Seele. Tu nicht eines Halms Gewicht mit verstelltem Mund hinzu. Dies ist solch ein Punkt, wo Rost ansetzt und dann weiter frisst. Thank you. fern vom Durchschlag höre ich Rufe. Jäger sind das wohl, die kommen. Aber hier ist alles still. Oder nicht? Nun geh nur, geh. Tu, wie ich dir früher sagte. Hierher rufe ich das Gefolge. Ja. Was noch? Du hast befohlen. Irgendwo ist Klang der Wahrheit, wie ein Hörnerruf von Weitem. Doch ich habe ihn nicht in mir. Ja, im Mund wird mir zur Lüge. Was noch wahr schien, in Gedanken wird verzaubert. Niemand kann mir helfen. Und doch bin ich stark, mein Geist ist nicht gemein. Neugeboren trug ich Purpur. Diesen Reif, bevor die Schale meines Kopfs gehärtet war. Diese Krone drückt mich nieder. Doch sie schließt das Weltall ein. Diese ganze Welt voll Hoheit und Verzweiflung, voll von Gräbern und von Äckern, Bergen, Meeren, alles schließt sie ein. Was heißt das? Was ist mir dies alles? Welche Kraft habe ich, die Welt zu tragen? Bin ich mir nicht Last genug? Wo bist du? Rede! Redet sie zu mir? Zu einem anderen? Ich ertrage es nicht. Hat sie alles noch mit anderen wie mit mir? Dies ist so furchtbar, dass es mich zum Wahnsinn treibt. Alles ist ein Knäuel, Umarmung und Verwesung einerlei. Lallen von verliebten Lippen wie das Rascheln dürrer Blätter. Alles könnte sein, auch nicht. Menschen. Menschen! Ich will Menschen! Ihr da, ihr seht aus wie Menschen. Kommt hierher. Was will der Kerl? Still, das ist ein Herr vom Hof, tu, was er uns heißt. Was will der? Zwar mich dünkt, nun ist es still. Und die Sonne steht schon tief. Ihr seid zwei. Wer ist der Dritte? Welch ein Mensch ist dies? Wohin führt er ihn? Zu seinem Tod. Warum muss er sterben? Herr, Lydus ist es. Lydus? Herr, wenig weißt du, was im Land, was sich im Gebirge ereignet, wenn du nichts von diesem weißt. Dein ganzes Land verbrannte, Feuer warf in 13 Städte, sich Statthalter Gottes nannte und der ungerechten Geißel. Selbst ein ungerecht Begehren wie ein Rad von Blut und Feuer durch das Land des Friedens wälzend. Doch die Richter. Einen Richter, der das Recht bog, wollte ich hängen. So fing alles an. Der Kaiser? Der doch Richter aller Richter. Herr, der Kaiser, der ist weit. Hier ist nicht der Weg. Beeilt euch weg von hier. Des Kaisers Jagd kommt bald hier vorbei. Der Kaiser. Stehst du, Mensch? Die anderen knien. Diese Spiele sind vorüber. Morgen knie ich vor dem Block. Mensch, bei Gott, wie fängt dies an? Wie der erste Schritt davon? Mensch, bei Gott, mit einem Unrecht. Dass du tatest? Dass ich litt. Und was weiterkam? Geschick. Und die Toten? Gut verstorben. Und was morgen kommt? Das Ende. Das höchst nötige, gerechte Ende. Doch gerecht. Jetzt wohl. Kämmerer, gib ihm meinen Mantel und mach ihm die Hände frei. Die Galeeren nach Dalmatien warten, weil ich keinen Führer noch genannt. Ich nenne diesen Lydus. Als ich in der Wiege lag, trug ich Purpur. Um mich her stellten sie im Kreise Männer, und auf wen mit unbewusstem Finger ich nach Kindesart lallend deutete, der war über Heere, über Flotten, über Länder zum Gebieter ausgewählt. Ein großes Sinnbild. Auf mein ungeheures Amt will ich, Kaiser, mich besinnen. Meine Kammer ist die Welt. Und die Tausende der Tausend sind im Kreis um mich gestellt, ihre Ämter zu empfangen. Ämter. Darin liegt noch mehr. Kämmerer, für den Admiral. Lydus heißt er. Lydus, merk. Sonst ist nichts vonnöten. Geh. Doch wie eitel ist dies alles. Und wie leicht daran zu zweifeln. Wie so leicht es wegzuwerfen. Kommt nicht irgendetwas näher? Schwebt es nicht von oben her unbegreiflich sanft und stark? Meinem Blut wird heiß und bang. Wie soll dies aus mir heraus? Nur mit meinen Eingeweiden. Denn ich bin darin verfangen, wie der Fisch, der allzu gierig eine Angel tief verschlang. Sklave, Hund, was stehe ich hier? Weiß, dass sie mich nehmen will. Steh ihr selbst am Kreuzweg still. Dies muss sein. Ich will mich selber an den Haaren weiterschleppen bis zum Sinken dieser Sonne. Jagen, Jagd ist alles. Schleichen auf den Zehen mit dem Spieß. Eigene Kraft in eines fremden Lebensleib, so wie der Blitz hineinschleudern. Wie sie an den Zweigen hinstreift, trunken wie ein Abendfalter, Kreise zieht um meinen Kopf. Wo der Spieß? Doch hier der Dolch. Hier und so! Wie? Getroffen! Dog und Tom. Wessen Stimme? Vogel war's, die Taube flog! Was für Augen. Welche Lippen. Lieber, schlägst du mir mit Eisen rote Wunden? Dort, wo deine Lippen lagen, oft und oft, so ist alles aus. Leb wohl. Aber deiner nächsten Freundin, wenn ich tot bin, sei getreuer. Und bevor du gehst und mich hier am Boden sterben lässest, deck mir noch mit meinen Haaren meine Augen zu. Mir schwindelt. So ist alles aus. Vorbei. Tod. Was ist für diese Wesen Tod? Die Sonne ist nicht unten. Dunkel flammt sie. Scheint zu drohen. Sie berühren. Nie mehr. Aber soll ich sie hier liegen sehen? Sollen Ameisen und Spinnen über ihr Gesicht hinlaufen und ich sie nicht anrühren? Ich, der mit 10-mal so viel Küssen ihren Leib bedeckt habe, als das Gewebe ihres Kleides Fäden zählt, wie soll ich sie liegen lassen, dass mein Hof, meine Diener ihr Gesicht mir betasten mit den Blicken? Ich ertrüge es nicht. Ich wirfe mich auf sie, sie zuzudecken. Dort. Ein Mensch, der Stämme schleppt. Abgeschälte, schwere Stämme. Hier ist eine schönere Last. Du! Komm her! Komm hierher, hier! Zwar womit den Menschen lohnen. Auf den Gold- und Silberstücken ist mein Bild, doch habe ich keines. Doch. Der Reif, den ich zerbrach. Wenn die Krone auch zerschlagen da und dort am Boden rollt, ist sie doch noch immer Gold. Wohl. Solange du geformt warst, warst du viel. Dein bloßes Blinken konnte ungeheure Heere lenken wie mit Zauberwinken. Krone braucht es nur zu leuchten, nur zu funkeln, nur zu drohen. Kaum die Dienste eines Knechtes zahlt dein Stoff, der Form entflohen. Mittendrunter kann ich denken, ruhig denken, sonderbar. Herr, was riefst du, dass ich tun soll? Diesen Toten. Herr, ein Weib? Frag nicht, schaff sie fort. Fort? Wohin? Gleich viel. Ins Dickicht. Wo keiner sie sieht. Wo ich sie nicht sehe. Später dann. Hier ist Gold für deine Arbeit. Dies? Dafür? Für nichts als das? Nicht genug? Komm später wieder. Nicht genug. Es wäre genug, mir mein Leben abzukaufen. Herr, wer bist du? Um dies Gold stoße ich dir am hellen Tag, wen du willst von deinen Feinden, während er bei Tisch sitzt, nieder. Um dies Gold verkauft dir meine Schwester ihre beiden Töchter. Später dann, wenn's dunkel ist, kommst du wieder und begräbst sie. Gräbst im Dunkeln ihr ein Grab, aber so, dass auch kein Wiesel davon weiß und je es aufspürt. Hüte dich. Ich will es graben, dass ich selber morgen früh nicht den Ort zu sagen wüsste. Denn mit diesem Leib zugleich werfe ich in die dunkle Grube meinen Vater, meine Mutter, meine Jugend, ganz beschmutzt mit Geruch von Bettelsuppen und mit Tritten feiger Lumpen. Geh nun, geh. Doch hüte dich, dass du sie nicht anrührst, nicht mehr als nötig, sie zu tragen. Ich erführ's, sei versichert, ich erführ's. Und hinter dir schickte ich dann zwei die Grüben schneller, dir ein Grab im Sand schneller noch und heimlicher, als du diese wirst begraben. Herr, ich tue, was du aufträgst. Herr, ich werde sie begraben. Ist sie fort? Für immer fort? Und die Sonne doch noch da? Zwar nicht Tag, nicht schöner Tag, vielmehr Nacht mit einer Sonne. Und ich tat es wirklich, tat es. Unsere Taten sind die Kinder eines Rauchs, aus rotem Rauch springen sie hervor, ein Taumel knüpft, ein Taumel löst die Knoten. Diese Tat hat keinen Abgrund zwischen mich und sie getan. Ihren Atem aus der Luft mir nicht weggenommen, nicht ihre Kraft aus meinem Blut. Wenn ich sie nicht noch einmal sehen kann, werde ich nicht glauben, dass ich mich mit eigenem Willen von ihr losriss. Dies noch einmal sehen. Dies, was eine Hand zudeckt. Dieses kleine Stück ihres Nackens, wo zur Schulter hin das Leben sich so trotzig und so weich, so unbegreiflich drängt. Nur dieses eine Sehen. Sehen und freiwillig nicht berühren. Aber wo? Fort. Er trug sie. Ich befahl. Aber dort, die grünen Ranken, sehe ich, spüre ich nicht sie beben. Frag ich viel, ob's möglich ist. Spüre ich nicht dahinter Leben? Hier auch ein Mensch. Dies feuchte Loch, noch immer Raum genug für ein Leben. Ist's damit, dass ich sehen soll, welch ein Ding herrschen ist, dass mir der Wald und die Straße, ja das Innere eines Berges nichts wie Menschen heute entgegenspeien? Heißt dies Kaiser sein? Nicht atmen können, ohne mit der Luft ein Schicksal einzuschlucken. War es Sturm, der meine Türe aufriss? Weh! Es ist nicht Nacht, nicht das kleine Licht der Sterne rieselt auf die Hände nieder. Schwere Sonne, schwacher Wind. Diese Stirn, die riesenhaften, ohnmächtigen Glieder, innen ist mir... Alles dieses hab ich schon einmal gesehen. Wann? Kindertage. Kindertage. Hier ist irgendein Geheimnis. Und ich bin darein verknüpft, fürchterlich verknüpft. Dort. Es steht. Es atmet jung. Wie ein junges Tier. Ein Mensch. Hab Erbarmen. Ich bin blind. Lass mich leben. Leben. Leben. Alter Mann, ich tu dir nichts. Sag mir deinen Namen. Lass mich leben. Hab Erbarmen. Fühl, ich habe leere Hände. Sag mir, wer du bist. Fühle meine leeren Hände. Ring. Den Namen. Sag den Namen. Was für Stein? Ein grüner. Grüner? Großer Grüner? Deinen Namen. Herr, Die allergnädigste Kaiserin lässt durch mich melden. Schweig! Was sagst du? Sie lässt melden? Dass sie sich zurückgezogen, weil die Zeit gekommen war für das Bad der kaiserlichen Kinder. Kämmerer, ich habe diesen Menschen im kaiserlichen Forst gefunden. Wer ist das? Kannst du mir sagen, wer das ist? Kämmerer, wer ist der Mann? Mich dünkt, ich sehe ihn heute nicht zum ersten Mal. Kämmerer, wer? Wer ist das? Tarquinius. Du bist zu jung, um mich anzulügen. Sprich. Herr, er trägt ein Band von Eisen um den Hals geschmiedet. Einen schweren Ring mit einer Inschrift. Ich, Johannes der Pannonier, war durch 33 Tage Kaiser in Byzanz. Geblendet bin ich nun und ausgestoßen als ein Fraß der wilden Tiere auf Befehl. Lies weiter, Kämmerer. Auf Befehl des höchstheiligen, höchstweisen, des unbesiegbaren, erlauchtesten Kindes. Kindes? Lies. Dein Name, Herr. Kämmerer, wie alt war ich, der Kaiser, als dies geschah? 3 Jahre, hoher Herr. Kämmerer, schau, dies war ein Kaiser. Zu bedeuten, das ist alles. Ja, den Platz, auf dem ich stehe, gab mir ungeheurer Raub. Und mit Schicksal angefüllt ist die Ferne und die Nähe. Von viel bunteren Abenteuern als ein Märchen starrt die Welt. Und sie ist der große Mantel, der von meinen Schultern fällt. Überall ist Schicksal. Alles fügt sich funkelnd ineinander und unlöslich wie die Maschen meines goldenen Panzerhemdes. Denn zu unterst sind die Fischer und Holzfäller, die in Wäldern und am Rand des dunklen Meeres atmen und ihr armes Leben für die Handvoll Gold dem Ersten, der des Weges kommt, verkaufen. Und dann sind die vielen Städte. Und in ihnen viele Dinge, Herrschaft, Weisheit, Hass und Lust, eins ums andere feil, zuweilen eines mit dem anderen seine Larve tauschend und mit trunkenen Augen aus dem ganz verkehrten Antlitz schauend. Und darüber sind die Könige. Zu oberst ich. Von dieser höchsten Frucht fällt ein Licht zurück auf alles und erleuchtet jede tiefere Stufe, jede. Auf den Mörder fällt ein Strahl, Taglöhner, Sklaven und die Ritter und die Großen. Mir ist alles nah. Ich muss das Licht in mir tragen für den, der geblendet ward um meinetwillen. Denn ich bin der Kaiser. Und so ungeheure Kunde, wer ich bin und was ich soll, brachte diese eine Stunde. Denn ihr Mund war übervoll von Gestalten. Herr, vergebt. Ja, Tarquinius. Was ist? Herr, ich denke, dass ihn hungert. Bring ihn fort zu meinen Schüsseln, draußen zu essen. Gib ihm, Liebe, dann mein Bett darin zu schlafen. Bring ihn fort. Ich will ihn führen. Immer noch dieselbe Sonne. Ja. Ein Schicksal zu erfinden ist wohl schön. Doch Schicksal sein, das ist mehr. Aus Wirklichkeit Träume bauen, gerechte Träume. Und mit ihnen diese Hügel und die vielen weiten Länder bis hinab ans Meer bevölkern, und sie vor sich weiten sehen, wie der Hirt die stillen Rinder. Grauenhaftes des Vergangen gibt der Gegenwart ein eigenes Leben, eine fremde Schönheit, und erhöht den Glanz der Dinge wie durch eingeschluckte Schatten. Helena, so kommst du doch. Wenn du kommst, so sind die Kinder wohl gebadet, Helena. Lass uns von den Kindern reden. Zwar, du redest von nichts anderem. In der Kammer, wo sie schlafen, wohnt die Sonne. Regenbogen, Mond, die schönen klaren Sterne, alles hast du in der Kammer, nicht? Mich dünkt, du lächelst nicht. Lächelst doch so leicht. Zuweilen bin ich blass vor Zorn geworden, wenn ich sah, wie leicht dir dieses Lächeln kommt. Wenn ich bedachte, dass ein Diener, der dir Blumen bringt, den gleichen Lohn davon hat wie ich selber. Es war Unrecht. Heut begreif ich's. Über alle Worte klar begreif ich's heute. Welch ein Kind du bist. Wie völlig aus dir selbst dies Kinderlächeln quillt. Ich bin so froh zu denken, dass ich mein, dass du es bist, die mir Kinder auf die Welt bringt. Meine Kinder, Helena. Wie von einer kleinen Quelle hergespült, wie aufgelesen von den jungen grünen Wiesen, die Geschwister ahnungsloser aus dem Nest gefallener kleiner Vögel sind sie, Helena. Weil es deine Kinder sind. Keine Antwort? Und den Schleier auch nicht weg? Wir sind allein. Du und Teufelsbuhle, stehst du immer wieder auf? Komm, Byzanz. Wir wollen diese Schäferspiele nun vergessen. Du Ich kann nicht leben ohne dich. Geh fort von mir. 7 Jahre. Trug und Taumel, 7 Tage brachen alles. Hör mich an. Vorbei, vorbei. Keine Stunde. Deine Lippen beben noch. Gott hat's gewendet. Jeden Schritt von deinen Schritten gegen dich. Aus allen Klüften, von der Straße, aus den Wäldern, von dem Boden, aus den Lüften sprangen Engel, mich zu retten. Wo ich hingriff, dich zu spüren, taten sich ins wahre Leben auf geheimnisvolle Türen, mich mir selbst zurückzugeben. Hing es doch durch 7 Jahre, festgebannt an diesen Augen und verstrickt in dieses Haar, völlig mich in dich zu saugen und in mir die ganze Welt. Hexe denn! Und Teufel du! Komm, uns ziemt das gleiche Bette! Willst du drohen? Sieh, ich stehe, sieh, ich schaue, sieh, ich lache! Diese Flammen brennen nicht. Aber grenzenlose Schwere lagert sich in dein Gesicht. Deine Wangen sinken nieder und die wundervollen Glieder werden runzel, werden grauen und Entsetzen anzuschauen. Sonne! Sonne! Ich ersticke. Gottes Tod. Dies halten. Haltet. Wachen. Kämmerer. Dort, dort. Dort. Hoher Herr? Die Wachen. Dort. Sollen's halten. Herr, die Wachen sagen, niemand ging vorüber als ein runzlig altes Weib. Eine, wo die Beeren sammelt oder dürres Holz. Vorüber. Herr, der unberührten Seelen schönes Erbe ist ein Leben. Eines auch ist den Verirrten, denen eines Herr gegeben, die dem Teufel sich entwandten und den Weg nach Hause fanden. Das Hörspiel brachte Der Kaiser und die Hexe von Hugo von Hofmannsthal mit der Musik von Heinrich Sutermeister. Die Rollen und ihre Sprecher waren Der Kaiser Porphyrogenitus, Jürgen Goslar. Die Hexe, Kyram Ladek. Tarquinius, ein Kämmerer, Heinz Lück. Ein Verurteilter namens Lydus, Gerd Tellkampf. Ein armer Mensch, Hans Bernhard. Ein uralter Blinder, Kurt Ebbinghaus. Erster Soldat, Erich Buschardt. Zweiter Soldat, Ulrich Götzsch. Toningenieur, Friedrich Basan. Funkbearbeitung und Regie, Friedrich Karl Kobbe.